diese in einem dicken Buche, das wegen seines hohen Preises keine weite Verbreitung finden konnte, getriebene Verhetzung, genügte dem Jesuiten Pesch und der deutschen Ordensprovinz, als deren Werkzeug Pesch selbstverständlich handelte, nicht. Das Gift konfessionellen Haders musste in die Massen kommen. Und so riefen der Jesuit Pesch und die deutsche Ordensprovinz ein noch heute bestehendes Unternehmen ins Leben, das religiöse Brunnenvergiftung und Schürung konfessionellen Hasses systematisch und billig betreibt, die im Verlage der Berliner Germania erscheinenden katholischen Flugschriften zur Wehr und Lehr. Seit im Jahre 1890 die erste Flugschrift »Luther und die Ehe« von Gottlieb, das ist das Pseudonym für den Jesuiten Pesch, erschienen ist, sind Jahr um Jahr viele Tausende von grünen Heften das Stück zu 10 Pfennigen unter die Katholiken Deutschlands geworfen worden. Fast alle sind auf den Ton wütendster und gehässigster Befehdung des Protestantismus gestimmt. Ihr Stil ist roh, zum Beispiel: Wenn der Häuptling des Evangelischen Bundes den Kriegspfad beschreitet, dann ist das in den Augen seiner Völker jedes Mal ein Ereignis, dessen Widerhall durch ganz Europa geht. Bleicher Schrecken ergreift dann die Ultramontanen und es ist ihnen gerade so zumute wie vor Zeiten den amerikanischen Hinterwäldlern bei der Nachricht, dass der Indianerhäuptling Zweischlag oder Sitting Bull den Geistertanz tanze und das Skalpmesser schleife. Diese Taktik hat allerdings ihre nicht zu unterschätzenden Vorteile. Erstens werden alle Gänse im Evangelischen Bunde ihre Hälse in die Höhe recken und in ein Geschnatter der Bewunderung ausbrechen. Ist aber unser Willibald, der Professor D. Beischlag, ein Held. Seine Erholung und Abspannung nach den Mühen des Semesters und den Festlichkeiten seines 70. Geburtstags besteht darin, dass er einen römischen Bischof moralisch vernichtet und im Vorbeigehen der ganzen katholischen Kirche die Knochen zerbricht. Und mit welcher Grazie er das tut. Wie die Katz mit der Maus, so spielt er mit dem armen Dr. Corum. Flugschrift 80, Professor Beischlags Anklagen gegen den Bischof von Trier, Seite 1 und 27. Dem rohen Stile entspricht der Inhalt. Luther hat grundsätzlich und klar und beharrlich die Statthaftigkeit, die Erlaubtheit der Doppelehe und allgemein die Vielweiberei gelehrt. Steht man auf dem Standpunkte Luthers, so dürfe wohl derjenige Prediger am meisten Lob verdienen, welcher die meisten Bräute besitzt. Luther und die Ehe, Seite 18, 39. Wie ganz anders klingt das Wörtchen nur in dem protestantischen »nur aus dem Glauben«. Da wird nicht gesagt, unser Mitwirken, unser Streben, die Sünde zu meiden, unser Tugendringen erhielten nur aus dem Glauben in der Gnade seine Kraft und seinen Wert vor Gott. Nein, es wird diese ganze Mitwirkung unsererseits, alles Streben nach Tugend und Haltung der Gebote und Ausübung guter Werke als überflüssig, ja als schädlich und verwerflich dargestellt. Christus hat alles getan, damit der Christ als Lasterschweinlein, so nach altprotestantischer Redeweise, fortfahren könne, behaglich sich im Schlamme der Sünde zu wälzen. Will der Christ dabei sein Gewissen beschwichtigen, dann genügt es zu denken, Gottes Gutherzigkeit bestünde darin, dass er gar nichts darauf gebe, ob wir sündigten, fortführen zu sündigen oder nicht. In diesem Sinne kann der Christ, der dürftige Erdenkloß, sagen und singen: Mein Gewissen heißt mich nicht, Moses kann mich nicht verklagen, der mich frei und ledig spricht, wird auch meine Schulden tragen. Also gerade so wie ein flotter Studio, der sich in Bezug auf Vermeidung sittlicher Ausschreitungen gar keine Grillen macht und dabei den Glauben und das Vertrauen zu seinem weichherzigen Papa bewahrt, dass ihm die Erbschaft ungeschmälert zufallen wird. Herr, ich will gerne bleiben, wie ich bin, dein armer Hund, will auch anders nicht beschreiben mich und meines Herzens Grund. Ja, wenn ich mich recht genau, als ich billig soll, beschau, halt ich mich in vielen Sachen ärger, als die Hund es machen. Das ist der Sinn der lutherischen Rechtfertigungslehre. In den verschiedensten Redewendungen lehrt Luther, man dürfe sich gar keine Mühe geben, ein sittenreines, tugendhaftes, mit den göttlichen Geboten übereinstimmendes Leben zu führen. Diese Lehre Luthers steht da als eins der schrecklichsten Wahrzeichen in der Weltgeschichte, wodurch bekundet wird, wie weit sich der menschliche Geist verirren kann, wenn er einmal gegen Gott und dessen heilige Einrichtungen Opposition macht. O, sie Glückliche, denen Luther das Verständnis der Bibel so tief erschlossen hat, dass sie auf alles Streben nach guten Werken, Tugend und Sittlichkeit Verzicht leisten können und dabei singen, wie es in ihrem alten Gesangbuch steht. O Salemsjäger, hetz von unten, mich Sündenfrau mit Gnadenhunden, zieh mir dein Gnadenwammes an, so bin ich köstlich angetan. Der offene Brief des Evangelischen Bundes an die katholischen Bischöfe, Seite 16 und folgende, 26 und folgende und 29. Jede sittliche Ungebundenheit, jeder Niedergang der Moralität bedeutet im Katholizismus eine Abkehr, einen Abfall vom katholischen Prinzip. Nimmt man aber einmal das protestantische Prinzip von der evangelischen Freiheit an, so ist es einer höchst glücklichen Ungereimtheit zu danken, wenn nicht auf dem sittlichen und sozialen Gebieten die allerschlimmsten Folgen in die Erscheinung treten. In der Französischen Revolution hat französische Heißblütigkeit mit eiserner Folgerichtigkeit aus den Prinzipien der Reformation die Konsequenzen gezogen. Wehe uns, wenn die deutsche Gründlichkeit in diese Bahnen einlenkt. Aber was hat man im Protestantismus getan? Die drei Räte des Evangeliums hat man vernichtet. Dem Ehemann rief man zu, die Ansprüche der Leidenschaft haben vor der Heiligkeit des Ehegelöbnisses ebenso wenig Halt zu machen wie vor dem Gelöbnis der Keuschheit. Allen Menschen hat man in die Ohren geraunt, der tierische Trieb ist unbändig und schrankenlos und in allen seinen Ansprüchen berechtigt. Alle sittlichen Ausschreitungen, welche nach den Berichten der Sittlichkeitsvereine in unseren protestantischen Großstädten das Verderben des deutschen Volkes ausmachen, sind nach dem Prinzip, dessen unmittelbare Folgen uns Luther geschildert hat, durchaus statthaft. Die Segnungen der Reformation, Seite 66.